بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, letztes Mal haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir quasi die Regel über die verschiedenen Arten von Riba, Al-Fadl und Al-Nasi'a behandelt haben und auch schon erklärt haben. Und jetzt gibt es ein paar einzelne Thematiken, die aufbauend auf den Regeln, die wir gelernt haben, zu beurteilen sind. Wir lesen in manchen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das eine oder andere verboten hat oder nur eingeschränkt erlaubt hat. Und der Grund mag zum Beispiel das Zinsverbot sein, dass diesem Verbot zugrunde liegt. Und deswegen macht es Sinn, dass wir uns diese Fälle anschauen. Egal, ob das jetzt Fälle sind von damals, die es heute vielleicht weniger gibt, oder ob das Fälle sind, die selten vorkommen, so lesen wir diese in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir möchten natürlich wissen, was damit letztendlich gemeint ist. Einer dieser verschiedenen Formen des Handels früher hieß Musabana. Es gibt eine Überlieferung, ich lese sie erstmal vor. Jabir radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, jetzt kommen drei Begriffe für verschiedene Handelsformen von früher. Was das ist, werden wir gleich sehen. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Muhaqala, Musabana, Mukhabara und Ausnahmen verboten hat, es sei denn, die Ausnahmen sind bekannt. Und eine der Formen, die ihr gerade gehört habt im Hadith, ist die sogenannte Musabana. Ja? Und Musabana kommt vom arabischen Verb Sabana, und Sabana bedeutet drücken bzw. drängen, und gemeint ist eben, dass der eine Vertragspartner den anderen zu seinen Gunsten bewegen will. Er will ihn drängen, etwas zu machen, was zu seinem Nachteil ist und das andere zu deinem, und zum anderen seinem Vorteil ist. Und das ist die Natur von Bay'-Verträgen. Man versucht immer, das Beste für einen herauszuholen. Konkret mit Musabana ist gemeint, dass man geerntete Datteln durch noch nicht geerntete tauscht. Dass man geerntete Datteln durch noch nicht geerntete tauscht. Und die noch nicht geernteten sind also noch, hängen noch an den Palmen. Und der Prophet ﷺ hat das verboten. Und jetzt durch die Regeln, die wir gelernt haben, wissen wir auch, warum dieses Verbot da ist, weil eben die sogenannte Mumathala, diese Mengengleichheit bei Riba-Arten, und Datteln sind Riba-Arten, zweifellos, nicht gewährleistet werden kann. Und wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann ist es eben haram und nicht erlaubt. Dann die zweite Form, die in diesem Hadith vorkam, war die sogenannte Muhaqala. Muhaqala kommt vom arabischen Wort Haql, und Haql ist das Ackerland. Aber konkret, was versteht man darunter? Was damit gemeint? Zunächst einmal, es gibt verschiedene Deutungen des Wortes Muhaqala. Und je nachdem, wie man dieses Wort versteht, dementsprechend natürlich erhält es das Urteil. Aber in unserem Zusammenhang passt diejenige Definition oder Deutung von Muhaqala, dass man eben, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, wie dieser Begriff zu verstehen ist, dass man Korn, das noch in den Ähren ist, tauscht gegen Korn, das sich eben nicht mehr in den Ähren befindet, quasi auch wieder geerntet ist. Und ist also ähnlicher Fall wie der Fall der Musabana, der sich auf Datteln bezog, und diese Muhaqala bezieht sich eben auf das Korn. Und auch hier ist die Illa dieselbe. In beiden Fällen führt es mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit höchster Wahrscheinlichkeit zu einem Riba-Geschäft. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten. Die andere, also nicht jede nicht jede Deutung des Wortes Muhaqala würde zu dem Kapitel Riba passen. Deswegen lassen wir die anderen weg. Aber man sollte wissen, dass erstmal, wie meint man diesen Begriff, wenn man ihn verwendet, und dementsprechend urteilt man. Der dritte Begriff in diesem Zusammenhang, der auch dazu passt, ist der sogenannte Araya-Handel, der auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorkommt. Ja, was ist der Araya-Handel? Araya ist erstmal ein Begriff, der ist ein Plural und ist der Plural von Ariya. Und woher kommt das Wort? Das Wort kommt vom Verb Ariya und Ariya bedeutet entblößt sein, nackt sein. Das bedeutet Ariya. Und welcher Zusammenhang besteht hier? Naja, es besteht gemeint, dass eben die Palme, die aufgrund der Ernte entblößt ist. Auch hier gibt es verschiedene Definitionen des Araya-Handels, aber uns interessiert wieder diejenige, die in Übereinstimmung ist mit unserem Kapitel, damit wir verstehen, warum der Prophet a.s.w. das auch dann eingeschränkt verboten hat, wie wir gleich sehen werden, inshallah. So, bevor wir den Araya-Handel erläutern, da geht es letztendlich um den Austausch von Datteln. Aber man muss erst verstehen, dass Datteln verschiedene Reifestadien durchmachen, um zu verstehen, was beim Araya-Handel tatsächlich geschieht. Wir haben verschiedene Stufen. Okay? Zunächst einmal nennt man Datteln Busar. Dann nennt man sie Balah. Ja? Dann nennt man sie Tamr. Ja, das sind so drei Stufen und es gibt noch andere Namen für die einzelnen Stufen und je nach Dattelart sind die Datteln genießbar in der jeweiligen Stufe. Es gibt also Dattelarten, die unreif aussehen, aber vollkommen reif sind und auch süß schmecken und es gibt andere Dattelarten, die genauso aussehen, überhaupt nicht genießbar sind. Das hängt eben von der sogenannten jeweiligen Dattelart ab. Ja, da die Datteln ja verschiedene Reifestadien durchlaufen und die letzte Stufe, die Tamr-Stufe ist, ist auch die Tamr-Stufe diejenige, die am längsten haltbar ist. Ja, und deswegen ist das, was ins Ausland von aus Ländern, die Datteln anbauen, Palmen anbauen, exportiert wird, ist natürlich meistens eben die Tamr-Stufe. Warum? Weil die ist am längsten haltbar. Die anderen Stufen können eventuell nach Tagen schon vergehen, je nachdem natürlich, wie sie aufbewahrt werden. Jetzt geschieht es für unter denjenigen Leuten, die im Dattelhandel tätig sind, dass sie ja jedes Jahr eine Ernte haben. Und jetzt kann es sein, dass sie die ganzen Ernteerträge des Vorjahres bis zur neuen Erntezeit noch nicht losgeworden sind. Und sie haben also noch Datteln vom Vorjahr, Tamr-Datteln vom Vorjahr, weil die sind ja, wie gesagt, die am längsten haltbar sind. Was will man? Man will aber jetzt frische Datteln erwerben und dann tauscht man eben die Tamr-Datteln gegen zum Beispiel Busr- oder Balah-Datteln. Mit anderen Worten, man tauscht Datteln des Vorjahres mit frischen Datteln der aktuellen Erntezeit. Und das ist ja auch ein ganz klarer Fall für ein Riba-Geschäft. Und der Prophet a.s.w. hat uns darauf hingewiesen und deswegen hat er, nachdem die Sahaba darüber geklagt haben, dass sie dann praktisch ihre alten Datteln nicht mehr loswerden, und dann hat der Prophet a.s.w. ihnen erlaubt, diesen Handel zu treiben, aber in einem bestimmten Rahmen. Und zwar, es darf nicht mehr als 5 Wasq sein. Die Menge, die sie also austauschen gegeneinander, darf nicht mehr als 5 Wasq sein. Und wir wissen, dass ein Wasq ist ein Hohlmaß, das 60 Sa' beträgt. Also haben wir 300 Sa' Spielraum. Das heißt, wenn man das machen will, darf man das bis zu dieser Menge machen, mehr nicht. Und so wird quasi die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Riba kommt, eingeschränkt. Ja, und so hat der Prophet a.s.w. ihnen das erlaubt, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Und hier sehen wir auch, dass wenn etwas Verbotenes erlaubt wird, dann auch nur in dem Maße, wie es auch wirklich benötigt wird. Ja, und deswegen haben manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, verschiedene Bedingungen für diesen Araya-Handel aufgestellt. Und sie sagen erstens, man braucht diesen Handel. Zweitens, man hat keine finanzielle Möglichkeit, diesen Handel zu umgehen. Denn theoretisch könntest du ja auch die alten Datteln verkaufen und dann mit dem Geld neue kaufen. Und die dritte Bedingung ist die im Hadith erwähnte der Menge. Du darfst nicht 5 Wasq überschreiten und manche also erlauben knapp unter 5 und manche erlauben bis zu 5 Wasq. Das ist in Bezug auf die Mengengleichheit, die muss natürlich gewährleisten, ist ja klar. Also ein Wasq Tamr gegen ein Wasq Balah zum Beispiel. Dann ist aber noch, wissen wir, beim Austausch von Datteln untereinander gibt es nicht nur die Gefahr von Riba al-Fadl, die der Prophet s.a.w. eingeschränkt hat, sondern es gibt auch die Gefahr von Riba al-Nasi'a. Und der Nasi'a-Riba, den hat der Prophet s.a.w. natürlich auch verboten. Und wie soll der Austausch stattfinden? Weil das Problem ist ja, man kann ja nicht die Datteln, die an den Palmen hängen, entgegennehmen. Ja? Deswegen haben die Gelehrten gesagt, der Qabd in diesem Fall bedeutet, dass der Palmenbesitzer die Datteln vom Vorjahr erhält, aber gleichzeitig dem Käufer den Zugang gewährt zu den Palmen, an denen noch die frischen Datteln hängen. Ja? Und das ist sozusagen das heißt, wir haben keinen wirklichen Qabd, wo jemand wirklich was entgegennimmt, sondern wir haben einen Qabd im gesetzlichen Sinne, und das ist eben das, was ich gerade eben beschrieben habe. Ja, und da diese Ausnahmeregelung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Araya-Handel erwähnt wurde, und der Araya-Handel bezog sich nun einmal auf Palmen, haben manche Gelehrte auch das nur auf diesen Araya-Handel beschränkt. Und sie haben gesagt, ihre berühmte Regel, wenn eine Ausnahme gemacht worden ist, und die Ausnahme ist ja hier aus etwas Verbotenem, dann beschränkt sich diese Ausnahme auch nur auf die erwähnte Ausnahme und nicht auf irgendwelche anderen Sachen. Deswegen haben sie es dann verboten in Bezug auf Getreide, verboten in Bezug auf Trauben oder irgendwelche andere landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Na. Ja, das wären Fälle von damals gewesen. Und natürlich ist es die Aufgabe der Gelehrten, das auf die heutige Zeit dann auch zu übertragen. Aber vielleicht gibt es ähnliche Fälle, die man sich übertragen lassen. Vielleicht gibt es auch dadurch Erleichterungen, die man den Menschen machen kann, so wie der Prophet auch dann den Menschen auch manche Dinge erleichtert hat, aber das sind eben die Aufgaben der Mujtahid-Gelehrten, rahimahumullah wa hafidhahullah ahya. Eine zweite Thematik ist, wenn man Sachen untereinander austauscht, die natürlich, das brauche ich jetzt nicht jedes Mal sagen, die natürlich den Riba-Kategorien gehören, weil sonst ist es ja unerheblich. Man tauscht eine Sache durch eine andere, aber eine von diesen beiden Tauschgegenständen besteht nicht rein aus dem Riba-Material, sondern aus dem Riba-Material und noch etwas dazu. Beispiel dafür ist es, wir haben eine Goldkette und tauschen sie gegen eine andere Goldkette mit Perlen. Ja? Oder wir haben einen Goldbarren, den wir tauschen wollen gegen eine Goldkette mit irgendwelchen Edelsteinen. Und hier sehen wir natürlich, dass die Mengengleichheit muss natürlich unter Gold gewährleistet sein, sonst hätten wir den Fall von dem Fadl drüber. Aber wir haben noch, selbst wenn sie gleich ist, haben wir immer noch das Problem mit den Edelsteinen, denn die Edelsteine würden dann zum Riba führen, eindeutig. Und die Regel oder die Lösung für diesen Fall ist, dass man tatsächlich das eine vom anderen trennt. Dass man das eine vom anderen trennt und wenn es sich trennen lässt, dann kann man wieder die Mengengleichheit gewährleisten. Ansonsten wäre das so auf diese Art nicht erlaubt. Natürlich ist gemeint, dass man es trennt, weil man nicht weiß, wie schwer das Gold ist. Ich kann es erst richtig wiegen, wenn ich das eine vom anderen getrennt habe. Ja, was ist, wenn eine Trennung nicht möglich ist? Dann greift folgender Grundsatz, und zwar nicht zu wissen, ob etwas gleich viel ist, bedeutet zu wissen, dass es ungleich ist. Okay? Nicht zu wissen, dass es gleich viel ist, bedeutet zu wissen, dass es ungleich ist. Das heißt also, wenn du nicht weißt, dass es gleich ist, dann musst du davon ausgehen, dass es ungleich ist. Und das ist auch sehr vernünftig, denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Sachen ungleich sind bei so einem Tausch, ist viel größer. Die Gleichheit ist ja, bei einem bestimmten Grammwert hast du die Mengengleichheit. Ansonsten, sobald es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, hast du schon Ungleichheit. Und auf Arabisch, al-ghalibu bit-tamathul kal-ilmi, Entschuldigung, al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Das ist die Regel, die ich vorhin gesagt habe, auf Arabisch übersetzt oder umgekehrt. Grundlage für diese Thematik ist ein folgender Hadith. Und zwar berichtet uns Fadala ibn Ubayd, radiallahu anhu, er sagte, man brachte dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, im Jahre von Khaybar eine Kette, auf der sich Gold und Perlen befanden. In einer Überlieferung heißt es, angehängte Perlen mit Gold. Ein Mann hat sie für 9 oder 7 Dinar gekauft. Und schon müssen jetzt sofort die Glocken läuten. Ein Riba-Geschäft. Warum? Weil wir nicht vergessen dürfen, die Dinar von damals waren Goldmünzen. Ja. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, was ist das Problem? Es könnte ja gleich sein, 7 Dinar mit dieser Goldkette mit Perlen. Ja, aber die Mengengleichheit ist noch nicht gewährleistet. Die Mengengleichheit ist noch nicht gewährleistet. Und wie will er das auf die Waage stellen? Wenn du eine Waage hast, legst du da die Goldkette mit den Perlen drauf und da die Goldmünzen. Denn so hat man damals gewogen, aus irgendein Gerät, um zu messen, wie schwer die Goldmünzen sind. Denn der Wert des Goldes liegt ja in seinem Gewicht. Auch in der Einheit, aber letztendlich im wichtigsten ist das Gewicht. Und du kommst nicht darauf, deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nein, zuerst musst du das eine vom anderen trennen. Er sagte der, guck mal, der Käufer scheint ein Faqih gewesen zu sein, radiallahu anhu, er sagte, ich wollte nur die Edelsteine kaufen. Ja. Weil wenn du die Edelsteine kaufst, durch das Gold, kommt es dann zu einem Riba-Geschäft? Nein, gibt kein Riba-Geschäft. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, zuerst musst du das eine vom anderen trennen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Mufti sich nicht auf irgendwelche Argumente, Scheinargumente einlässt. Und auch weiß der Prophet alaihi wasallam, was das für Konsequenzen hätte, wenn er gesagt hätte, ja, ist okay oder ähnliches. Ja. Weil bei Kaufverträgen, bei Handelsgeschäften, bei Bärverträgen ist die Absicht eine Sache, die eine sehr geringe Rolle spielt. Uns interessiert die Realität. Ja. Wenn einer sagt, ich habe das Haus für 100.000 Euro gekauft und nachher sagt er, ich meinte nicht dieses, sondern anderes, dann interessiert uns, was steht in dem Kaufvertrag letztendlich drin. Deine Absicht ist für uns ein bisschen irrelevant. Da sagte der Professor, nein, zuerst musst du das eine vom anderen trennen. Dann gab er es zurück, damit das eine vom anderen getrennt werden konnte. Ja, es würde sozusagen, als hätte der Prophet a.s. den Vertrag für ungültig erklärt und jeder erhält praktisch das zurück, was er gegeben hatte, wird getrennt und danach kann der Kaufvertrag nochmal. Du meintest die Goldperlen, du meintest die Edelsteine, kein Problem, trenn das ein, jetzt hast du Edelsteine gegen Gold. Seid ihr damit zufrieden mit diesem Austausch, dann ist es kein Problem, ansonsten wie gesagt, ist der Vertrag ungültig. Vertrag ungültig bedeutet für uns, die Eigentümer haben sich nicht gewechselt und jeder hat nochmal das Recht zu entscheiden, ob er den Kaufvertrag eingehen möchte oder nicht. In diesem Zusammenhang, bei dem Austausch von einer Sache, die ein Reba-Produkt ist, mit einer anderen Sache, die ebenfalls ein Reba-Produkt ist, wobei es bei der einen Sache einen Zusatz gibt, ja, da können wir jetzt verschiedene Fälle voneinander unterscheiden, damit wir uns vielleicht ein bisschen trainieren. Fall Nummer 1, man wechselt eine neue Münze, eine neue Dirham-Münze, Dirham sind die Silbermünzen von damals, gegen eine alte Dirham-Münze plus Datteln. Also, jemand sagt, dafür, dass ich dir eine neue Münze gegeben habe und du mir nur eine alte gibst, möchte ich die Differenz haben. Weil neu und alt ist nicht gleich. Ich möchte die Differenz haben und dafür sollst du mich in Datteln ausbezahlen. So. Ist das erlaubt? Auf keinen Fall, weil die Mengengleichheit muss gewährleistet sein. Ob das eine alte oder eine neue Münze ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Entscheidend ist das Gewicht und das ist nicht gleich. Oder es ist gleich, wenn es gleich ist, darf niemand mehr bekommen, als er hergibt. Ja. Sonst haben wir einen eindeutigen Fall von Fadl drüber. Fadl ist ja zusätzliches, hat ja zusätzliches gegeben, in diesem Fall die Datteln. Ja, ein zweiter Fall, man tauscht zwei Münzen gegen eine aus und Datteln. Man tauscht zwei Münzen gegen eine Münze aus plus Datteln. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. In diesem Fall, wenn die eine Münze gegen die andere getauscht wird, wir gehen natürlich davon aus, dass sie alle gleich sind. Also das ist, wenn in einer Übungsaufgabe nichts steht, musst du davon ausgehen, dass die Münzen gleich sind. Dann ist ja kein Problem. Tauschst du eine Münze gegen die andere und die zweite Münze war gegen die Datteln. Das ist ja kein Problem. Das bringt uns zu einem dritten Fall. Jemand geht in einen Laden und bittet um Wechselgeld. Dann will er seinen 500er gegen Kleingeld eintauschen. Dann sagt der Verkäufer, dass ich tausche dir das Geld gerne, allerdings unter der Bedingung, dass du auch bei mir einkaufst. Okay. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, wir haben beim Geldwechsel Geld gegen Geld. Aber dieses zusätzliche Argument, du musst bei mir einkaufen, sonst tausche ich bei dir das Geld nicht, das ist mehr, als er eigentlich verlangen darf. Ja. Und deswegen ist das nach manchen Gelehrten, rahimahullah ta'ala, auch streng genommen Regeln, eine Form von Fadl-Riba. Wenn es aber anders ist, wenn jemand zum Beispiel in einen Laden reingeht, um etwas zu kaufen, und gleichzeitig will er sein Geld wechseln, das heißt, ihm geht es in erster Linie um das Einkaufen, aber gleichzeitig möchte er sein Geld sehen, dann sollte man diese Sache nicht so eng betrachten, aufgrund eines Hadithes, das wir, inshallah ta'ala, den wir gleich sehen werden, in den Laihazel, wieder wir dazu kommen. Ja, ein weiteres Beispiel, weiterer Fall, jemand tauscht Datteln gegen, also wir haben ja Datteln und bei Datteln befinden sich Kerne. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das miteinander gegeneinander austauscht. Diese Beispiele, wie Geschwister, wenn jemand nicht sagt, was habe ich mit Datteln zu tun, diese Beispiele sind dafür da, dass wir die Regeln trainieren und sie so gut verstehen, dass wir auch dann lernen, sie zu übertragen auf andere Dinge. Verstehst? Weil wenn du jetzt kommst und sagst, ich handle mit Kirschen, dann wäre das vergleichbar mit Datteln, oder nicht? Wenn wir gesagt haben, Nahrungsmittel, Rebersorten sind Nahrungsmittel, die entweder durch Gewicht oder Hohlmaß getauscht werden, dann trifft das wohl auf Kirschen genauso zu und Kirschen haben auch Dattelkerne. Deswegen ist der Vorwurf unberechtigt zu sagen, warum beschäftigt man sich mit Beispielen aus der Geschichte. aus zweierlei Gründen. Erstens, weil wir brauchen diese als Fallbeispiele, damit wir Sachen von heute übertragen können. Und zweitens, die Leute damals haben auch nicht alle mit Datteln gehandelt, ja? Sondern der Prophet Sassam hat die Regel ihnen klar gemacht diesbezüglich. Daraus haben die Ulama die Riba-Regeln abgeleitet. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, sie zu beachten bei allen anderen Bär-Verträgen. Und deswegen, auch wenn jemand sagt, warum beschäftigt ihr euch bei der Zakat mit der Zakat von Schafen und Ziegen und Kühen und Kamele, wo die meisten Menschen mit den Sachen gar nichts zu tun haben, sagen wir ganz einfach, weil wenn du diese Sachen nicht verstanden hast, kannst du auch die Zakat nicht übertragen auf andere Dinge, die es heutzutage gibt. Ja. Und so verblüffend das auch klingt, wenn man die Sache mit den Tieren nicht verstanden hat, kann man auch die Zakat für Monatsgehälter heutzutage nicht verstehen. Kann man nicht errechnen. Ja. Und deswegen darf man nicht herabwertend schauen auf das, was die Gelehrten an früheren Beispielen erwähnt haben. Und übrigens, so hat das auch seit 1400 Jahren funktioniert ganz gut. Und bevor man sich was Neues einfallen lässt, sollte man immer überlegen, welche Konsequenzen hat das für die Zukunft. Ja, wenn ich mich nicht mehr beschäftige mit Sachen, die früher waren, dann geraten solche Dinge in Vergessenheit und nachher verstehen vieles nicht mehr von dem, was die Gelehrten in ihren Büchern erwähnt haben, beziehungsweise was die Hadithe selbst an sich besagen. Okay. Kehren wir zurück. Wir haben Datteln. Und Datteln haben, wie gesagt, natürlicherweise Kerne. Und diese werden manchmal entfernt. Und jetzt tauschen wir verschiedene Sachen untereinander aus. Alles Denkbare. Es geht hier ums Trainieren. Datteln tauschen wir gegen Datteln und beide haben Kerne. Datteln mit Kerne und Datteln ohne Kerne. Da ist eindeutig, muss der Taqabud ist gewährleistet sein und auch der Tamathul. Weil das ist ein ganz klares Beispiel für Riba-Sorten. Ich muss ein Kilo durch ein Kilo oder ein Wasq durch ein Wasq oder ein Sa' durch ein Sa'. Und das muss auch sofort geschehen. Zweitens, Datteln ohne Kerne gegen Datteln ohne Kerne. Habe ich damit hier ein Problem? Mit Sicherheit auch nicht. Dann drittens, dritte Möglichkeit, ich tausche Kerne gegen Kerne. Warum sollte man das machen? Es gibt Dattelkerne, die werden verwendet als Tierfutter. Gelten, wer ist es nicht als menschliche Nahrung, ja? Und dann ist eben die Frage, unterliegt das den Riba-Regeln oder nicht? Ja, ist eine Frage. Weil die sechs Sachen, die der Prophet erwähnt hat, a.s.w., sind alles Nahrungsmittel, aber Nahrungsmittel für die Menschen. Und als wir gesagt haben, Nahrungsmittel, da haben wir nicht gesprochen über Nahrungsmittel für Frösche oder Schlangen. Wir haben geredet über Nahrungsmittel für Menschen, oder nicht? Ja. Deswegen, wenn wir sagen, das sind Nahrungsmittel, aber keine Nahrungsmittel für Menschen, dann interessiert uns die Riba-Regeln diesbezüglich nicht. Und wenn wir sagen, doch, das gilt als Nahrungsmittel, dann müssen wir die Riba-Regeln anwenden, wie bei anderen, wie bei den sechs Sorten ebenfalls. Dann haben wir den vierten Fall, Datteln mit Kerne gegen Datteln ohne Kerne. Hier kann man sich vorstellen, dass das natürlich zur Mengenungleichheit führt. Also greifen hier die Riba-Regeln, treten in Kraft, besser gesagt, also greifen überall, aber fast. Aber die Frage ist, treten sie in Kraft? Jawohl. Und das bedeutet, man darf das nicht. Man darf das nicht, weil eben die Mengengleichheit nicht gewährleistet ist. Selbst wenn der Austausch sofort stattfinden würde, aber die Mengengleichheit kann nicht gewährleistet werden. Keiner kann das messen. Und Datteln werden, wie gesagt, per Hohlmaß verkauft. Und das ist dann unmöglich, die Mengengleichheit einzuhalten. Und deswegen ist das nach der richtigeren Ansicht nicht erlaubt. Warum sage ich nach der richtigeren Ansicht? Weil manche Gelehrte diese Sache aus bestimmten Gründen erlaubt haben, aber es ist für uns jetzt eher irrelevant. Datteln mit Kerne gegen Kerne. Datteln mit Kerne gegen Kerne. Ja, da kommt es ja darauf an, haben wir gesagt, ob Kerne eine Rebasorte sind oder nicht, wie bereits dargelegt. Ne? Aber wenn Kerne keine Rebasorte sind, dann ist es kein Problem. Wenn sie aber eine Rebasorte sind, dann habe ich Kerne gegen Kerne und Datteln und das also plus Datteln ohne Kerne und das wäre wiederum ein Problem. Ja, dann kommen wir zu einem auch sehr wichtigen Thematik. Und zwar, wenn man zwei Sachen gegeneinander austauscht und Rebasorten kommen vor, aber es geht nicht primär um die Rebasorte. Es geht nicht primär um die Rebasorte. Ich gebe euch ein Beispiel. Man kauft ein Schaf und ein Schaf hat zum Beispiel Wolle und Milch. Da haben wir also jetzt Rebasorten, weil die Milch ist eine Rebasorte. Und Fleisch auch. Fleisch ist auch eine Rebasorte. Wolle nicht, weil Wolle kein Nahrungsmittel ist. Weil selbst wenn Wolle per Volumen gekauft und verkauft würde, aber es ist kein Nahrungsmittel. Ja, und jetzt also hat man dieses Schaf, man will dieses Schaf kaufen, bezahlt dafür mit was? Mit Milch oder Wolle. Das ist ja das Interessante. Also wenn jemand sagt, ich kaufe ein Schaf mit Geld, interessiert uns das ja überhaupt nicht jetzt in diesem Fall. Uns interessiert, jemand kauft dieses Schaf, das Milch hat und Wolle hat und bezahlt mit Milch oder mit Wolle. Erstmal klären wir, wo sind die Rebasorten? Rebasorten haben wir in erster Linie, das Fleisch interessiert uns nicht mehr, weil ich bezahle nicht mit Fleisch, sondern ich bezahle hier mit Milch und Wolle. Was ist eine Rebasorte? Wolle nicht, haben wir gesagt, aber die, die Milch sehr wohl. Okay? Also haben wir in Wirklichkeit, tauschen wir Milch gegen Milch plus ein Schaf. Und seine Wolle meinetwegen. Okay? Das ist dann schon wichtig, weil wenn ich 1 Liter Milch bezahle, bekomme 1 Liter Milch und irgendwas dazu, egal was ich dazu bekomme. Weil beim Fadl, bei Ziyada, muss er nicht von gleicher Art sein. Ich bekomme Wolle dazu, ich bekomme Schaf dazu. Also habe ich eindeutig keine Mengengleichheit mehr. Ja, die Frage ist jetzt, ist das ein Riba-Geschäft? Dann sagen die Gelehrten, wir müssen erstmal gucken, worum geht es grundsätzlich bei diesem Kaufvertrag. Man stellt sich die Frage, ob ein Schaf mit Milch gegen Milch tauschen darf oder nicht. Warum? Weil eben die Milch in sich Milch, das Schaf in sich Milch trägt, wenn es noch nicht gemolken worden ist. Und dann würde es eben, ist der Tamathal eventuell relevant. Wir sagen aber, in diesem Zusammenhang, offensichtlich geht es dem Käufer nicht um die Milch. Also wenn ein Käufer in so einem Fall also ein Schaf kauft und dieses eine Schaf trägt in sich in seinen Eutern 1 Liter Milch oder 2 und er kommt jetzt und bezahlt, was wird denn der bezahlen für ein Schaf? Wie viel Milliliter Milch bezahlt er? Vielleicht 1 Tonne Milch, 2 Tonnen Milch, egal. Aber mit Sicherheit nicht nur 1 Liter, ja. Weil wenn er 1 Liter für 1 Liter, dann wird er nicht ein Schaf dafür. Wer wird das mit ihm eingehen? Das heißt also, hier geht es eindeutig um den Kauf eines Schafes. Das Schaf ist das primäre Objekt. Und dafür bezahlt er mit Milch. Okay? Und da ist kein Ribahandel. Das ist eindeutig kein Ribahandel. Warum? Milch ist zwar ein Ribaprodukt, aber ein Schaf ist kein Ribaprodukt. Und deswegen ist der Austausch hier unproblematisch. Okay? Diese Sache beweist, dass wir beim Kaufvertrag schauen, worum geht es uns im Wesentlichen. Und das Sekundäre spielt keine Rolle. Das Sekundäre spielt keine Rolle. Anders als beim Beispiel mit der Kette im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da war er eindeutig, der Mann hat sogar gesagt, mir ging es um da war Gold und da waren die Perlen Und hier kann man nicht sagen, er hat Gold bezahlt, damit er nur die Perlen bekommt, wie er behauptet hat. Ja, weil Gold ist ja wohl eindeutig eine Sache in diesem Zusammenhang, die man, die das Ganze aufwertet oder nicht aufwertet. Ja. Deswegen, wenn das Gold getrennt ist, dann mindestens die Grammzahl, die davon getrennt ist, wird er weniger bezahlen wollen. Ja, wer sagt, ich bezahle gleich viel, egal ob ich das Gold bekomme oder nicht Gold bekomme. Das macht keinen Sinn. Ja. Deswegen schauen wir nicht nur auf, was die Leute sagen, sondern schon auf die Realität. Und bei so einem Schaf ist die Milch in den Eutern vernachlässigbar. Weil selbst wenn es ihm um die Milch geht, oder selbst wenn es ihm um ein Schaf geht, das Milch gibt, dann ist es ja, geht es ja nicht um diese eine, die Milch, die jetzt gerade nur da ist, sondern es geht ihm um eine langfristige Investition. Ja, der Beweis dafür, dass wir gesagt haben, ist, dass man eigentlich keine Früchte kaufen darf, bevor es Anzeichen einer Reife gibt. Das hat jetzt eigentlich auf Anhieb der Situation gar nichts zu tun. Aber das ist ein Beispiel aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem es zum selben Problem kommt, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also bei dem es zu einem wirklichen Problem kommt, zu einem Verbot kommt, aber der Prophet alaihi wasallam es erlaubt hat, weil es primär nicht um das Verbotene geht. Okay? طيب. Und zwar geht es um das Beispiel, jemand verkauft einen Garten. Jemand verkauft einen Garten. In diesem Garten befinden sich Bäume, Pflanzen, die Früchte tragen. Kirschbaum, Apfelbaum, Birnbaum, Palmen, egal was. Und jetzt, diese Früchte, normalerweise, darf man erst verkaufen, wenn es Anzeichen einer Reife gibt. Okay? Also man darf keine Frucht verkaufen, die noch gar keine Anzeichen einer Reife hat. Aber die Anzeichen einer Reife unterscheiden sich von Frucht zu Frucht. Ja, also ihr wisst, Bananen sind grün, ja, und werden langsam gelb. Okay? Erdbeeren sind auch weißlich grün und werden irgendwann mal langsam rot und so weiter und so fort. Jede Frucht hat seine eigene Reifeanzeichen. Reifeanzeichen, nicht nur die Farbe, aber auch der Geruch, auch der Geschmack, also auch die Härte der Haut, ja, oder Schale besser gesagt, ja. All das sind Anzeichen. Zum Beispiel bei einer Melone, ja, Wassermelone, wenn die klein ist und noch nicht reif ist, ist sie sehr weich. Und die Schale wird nach und nach erst immer härter. Okay? Das heißt, all das sind Anzeichen von Reife. Und der Prophet ﷺ hat uns verboten, Früchte zu verkaufen, wenn sie noch kein Anzeichen haben an Reife. Boah, darfst du nicht. Aber in diesem Fall jetzt, wenn jemand einen Garten kauft und darauf sind Palmen, darauf sind Früchte und diese Früchte sind noch unreif und er kauft das ganze Areal, geht es ihm dann primär um die Bäume oder geht es ihm primär um das Grundstück und die Bäume sind ein Nebeneffekt? Sie haben einen Effekt, ja, aber sind ein Nebeneffekt. Und die Antwort lautet natürlich eindeutig das Zweite. Weil wenn es ihm nur um die Bäume ging, dann würde er die Bäume ausreißen lassen und kaufen. Aber dass er das Grundstück bezahlt, bedeutet, es geht ihm primär um das Grundstück. Und in diesem Fall hat der Prophet a.s. uns das erlaubt zu kaufen, obwohl es eigentlich verboten ist, Früchte zu kaufen, die noch unreif sind. Okay? Hier sehen wir also die Regel, die wir vorhin uns aufgebaut haben. Wir schauen, worum geht es primär in diesem Vertrag? Ist das Verbot eine dringende Nebenerscheinung, dringend im Sinne von, ich kann das Grundstück nicht kaufen mit den Bäumen, ohne dass die Früchte dranhängen? Ja, die hängen dran. Ist nicht trennbar. Oder zumindest nicht so einfach trennbar. Und wenn es nicht da wäre, ist auch nicht so wichtig, weil mir geht es jetzt gerade nicht hauptsächlich um die Früchte, sondern hauptsächlich um das Grundstück. Vielleicht auch um die Bäume. Vielleicht will ich auch die Bäume kaufen, aber mir geht es nicht um die Früchte in erster Linie. Dann ist es uns erlaubt, weil das eben eine Nebenerscheinung ist. Ja. Dann haben wir noch, und das ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist die Grundlage dafür. Er sagt im Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, er bringt gleich hier zwei Beispiele. Das heißt, wir haben jetzt das, was ich gerade gesagt habe, als Beispiel, und noch ein zusätzliches Beispiel. Noch mehr, um uns zu trainieren. Wer einen, auf Arabisch, man ba'a abdan wa lahu mal, fa maluhu lil ba'i' illa an yashtaritahu al-mubta'. Auf Deutsch, wer einen Sklaven verkauft, der Geld hat, so gehört sein Geld dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt es als zusätzliche Bedingung. Dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, وَنْبَعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطَهُ الْمُبْتَعِ. Und wer bestäubte Palmen verkauft, so gehören die Früchte dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Okay? Also, was bedeuten die Beispiele, die beiden? Noch einmal, wer einen Sklaven verkauft, der Geld hat, so gehört sein Geld dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt es als zusätzliche Bedingung. Aber wenn der Käufer das Geld des Sklaven als zusätzliche Bedingung stellt, dann haben wir normalerweise ein Riba-Geschäft. Aber es ist erlaubt in diesem Zusammenhang. Warum? Weil es nicht primär um das Geld des Sklaven geht bei dem Kauf. Das gleiche gilt für die bestäubten Palmen. Er sagt, also bestäubte Palmen bedeutet ja, dass diese Palmen demnächst Früchte tragen werden. Richtig? Weil wenn also jemand Palmen kauft und man hatte sich nicht geeinigt darauf, was mit den Datteln geschieht. Gehören die Datteln dem Verkäufer? Gehören die Datteln dem Käufer? Die streiten sich jetzt. Der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, stopp. Da ihr nichts über die Früchte gesagt habt, gehören die Früchte dem Verkäufer. Ist auch gerecht, ne? Weil er hat sie ja bestäubt. Er hat sie ja bestäubt. Und er sagt, es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Das heißt, er sagt, ich möchte die Palmen haben unter der Bedingung, dass ich auch die Früchte erhalte, die schon im Anmarsch sind. In diesem Fall hätten wir, das war das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Hier geht es weniger um Riba, sondern es geht hier mehr um das Verbot, unreife Früchte zu verkaufen. Hat der Prophet trotzdem in diesem Zusammenhang erlaubt, weil es eben eine Randerscheinung ist. Dieses Prinzip ist ein sehr wichtiges Prinzip, die Sache mit der Randerscheinung. Diese Regel zieht sich, wir profitieren nicht nur davon im Kapitel Al-Buyur, im Handelsrecht, sondern sogar, subhanallah, bei den Ibadat. Stellt euch mal vor, jemand sagt, ich möchte für meinen verstorbenen Vater eine Hajj vollziehen. Darf man das oder darf man das nicht? Man darf. طيب. Jemand sagt, ich möchte für meinen verstorbenen Vater ein Salah verrichten. Ein Salah verrichten. Mit Allahu Akbar beginnt er und mit Assalamu alaikum beendet er. Ganz normal, das Ritual ist Salah. Okay? Gemäß Ijma' ist dies nicht erlaubt. So, wo ist jetzt der Widerspruch? Der Widerspruch ist jetzt, der scheinbare Widerspruch ist wo? Dass bei der Hajj, wenn du sie für jemanden vollziehst, musst du auch in seinem Namen beten. Also kommt vor. Warum? Weil wenn du den Tawaf vollziehst um die Kaaba, nach dem Tawaf ist es Sunna, 2 Raka'a zu verrichten. Und das machst du ja alles jetzt nicht mehr für dich, sondern machst du im Namen des Verstorbenen. Da ist es unproblematisch. Da sagt kein Gelehrter, darf man. Darf man. Das gehört zum Ritual dazu. Ja. Ist auch ziemlich das einzige Salat, was man dann für den Verstorbenen verrichtet in seinem Namen. Hier ist erlaubt. Warum? Ja, weil es geht nicht um das Salat alleine, sondern das Salat ist eine Randerscheinung der Hajj und noch genau eine Randerscheinung des Tawaf. Dann ist noch eine, jetzt gucken wir mal, wie weit wir sind. طيب, dann gibt's noch eine Frage, und zwar, welches Gewohnheitsrecht, welcher Urf eigentlich entscheidend ist? Denn es gibt Riba-Ware, die manchmal nur gewogen wird und manchmal nur per Hohlmaß gemessen wird. Aber wie sieht es aus, wenn die Menschen das unterschiedlich handhaben? Dann sagen wir, erstens schauen wir auf die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn es damals schon eine Handhabung gab, orientieren wir uns danach, egal was die Menschen heutzutage machen. Ein Beispiel dafür sind die Datteln. Ja, das könnte jemand sagen, heutzutage werden Datteln auch gewogen. Mit Sicherheit. Ja. Aber wir sagen das nicht maßgebend. Maßgebend ist es so, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehandhabt wurde, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Andere Gelehrte sagen, wir schauen, wie es aktuell ist. Ja, wie es aktuell ist. Aber wir schauen, wie es damals gehandhabt worden ist. Und wenn es damals eine Ribasorte war, dann bleibt es auch für uns heute eine Ribasorte, und die Gewohnheit der Menschen hat keinen Einfluss darauf. Die Frage ist aber, wenn es natürlich kein Beispiel aus der Zeit von früher gibt, wenn wir nicht wissen, wie es damals gehandhabt worden ist oder wäre, dann können wir schauen, wie die Menschen es handhaben. Und dann kann es sich natürlich unterscheiden zwischen einer Ortschaft und einer anderen. Und dann ist die Frage, wonach orientieren wir uns? Und die Antwort lautet, wir orientieren uns, wenn es um das Gewicht geht, nach der Gewohnheit der Leute aus Makka. Nach der Gewohnheit der Leute aus Makka. Und wenn es nach dem Hohlmaß geht, dann geht es um das Gewohnheitsrecht der Leute aus Medina. Und das ist entnommen aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Ibn Abbas radiallahu anhu. Daran sagt er sallallahu alaihi wasallam auf Arabisch: والوزن وزن مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. Beim Gewicht orientiert man sich an Mekka oder an den Bewohnern Mekkas, und beim Hohlmaß an den Leuten von Medina. Wenn das, das ist, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann kann man sich darauf, kann man das als Maßstab zugrunde legen. Sollte aber eine Ware damals noch gar nicht bekannt gewesen sein und man auch nicht anhand von Mekka und Medina das bestimmen können, dann schaut man einfach, wie es in der jeweiligen Ortschaft üblich ist. Denn Al-Urf spielt eine Rolle. Es gibt eine Regel im Fiqh, das Al-Adat und Muhakkama. Das heißt, das, wie es gehandhabt wird, spielt eine Rolle. Ja? Wenn die Leute in einer Ortschaft das so handhaben, dass es nach Gewicht geht, dann unterliegt es eventuell den Riba-Regeln. Wenn sie sagen, nein, bei uns unterliegt es per Stückzahl, dann das spielt eine Rolle. Weil zum Beispiel kann es sein, dass Äpfel kann per Gewicht verkauft werden, kann aber auch per Stück gekauft werden, wenn die alle ähnlich groß sind. Kann es sein, dass jemand sagt, ich verkaufe das Stück für 50 Cent oder mehr oder weniger. Dann würde ich sagen, noch eine Thematik, inshallah ta'ala. Und zwar, das ist auch nichts Neues. Das ist jetzt einfach nur die alte Meinungsverschiedenheit bezüglich Nasi al-Riba. Wir haben zwei Arten von Riba kennengelernt. Einmal den Fadl, einmal den Nasi al-Riba. Und die eine von diesen beiden Arten, nämlich Al-Fadl, ist die Art gewesen, über der sich alle Gelehrte einig waren. Also alle sind sich darüber einig, schon immer, dass der Fadl-Zins verboten worden ist. Dass der Nasi'a-Zins verboten worden ist. Die Meinungsverschiedenheit befand sich beim Fadl-Zins. Beim Fadl-Zins. Und deswegen kann es passieren, dass der eine oder andere ein Hadith liest, oder die Ansichten mancher Sahaba in manchen Büchern nachliest und sagt, da gibt es ja eine Meinungsverschiedenheit und ich befolge lieber der anderen Ansicht sozusagen. Hier sollen wir aber wissen, dass egal welche Ansichten irgendjemand vertreten hat. Und das ist eine wirklich eine fundamentale Angelegenheit für einen gläubigen Menschen, als Orientierung, als Rechtleitung. Entscheidend ist nicht, liebe Geschwister, ob alle Gelehrte sich über eine Sache einig sind oder nicht. Entscheidend ist, was sagt uns der Gesetzgeber? Was lesen wir im Koran darüber? Was lesen wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber? Und daran orientieren wir uns. Wenn jetzt zusätzlich die Gelehrten sich alle darüber einig sind, ist das noch ein stärkerer Beweis für uns und überhaupt nicht erlaubt, dass man gegen diesen Konsens verstoßt. Warum sage ich das? Weil viele Leute heutzutage die Meinungsverschiedenheit zum Anlass nehmen, eine andere Ansicht zu folgen, die den Textbeweisen am nächsten liegt. Ja, manche Leute sagen, ja, der Hadith sagt so und so, aber es gibt auch Gelehrte, die es anders verstehen. Und will dadurch eine Tür öffnen, dass man auch eine zweite Möglichkeit hat, diese Thematik zu verstehen. Ja, die Gelehrten sagen, es ist haram, und der Hadith sagt, es ist haram, aber es gibt auch Gelehrte, die das anders sehen und so, und will damit sagen, ich folge der anderen Ansicht, und genau wie es Imame gab, die diese Meinung vertreten haben, vertrete ich sie auch. So, und was ist der schwere Fehler, den diese Person macht, wodurch sie, Gott bewahre, sogar vom geraden Weg abkommen kann? Die Imame, die diese andere Ansicht verfolgt haben, hatten einen Beweis, hatten einen Grund, hatten eine Legitimation. Du hast aber keine. Das ist der Unterschied. Ja? Ich mache einfach das Beispiel. Wenn früher ein Sahabi den Viertelzins erlaubt hat und ein anderer den Viertelzins verboten hat. Das ist das Beispiel, das wir gleich sehen werden, inshallah. Und ich heutzutage komme und sage, da es zwei Ansichten gibt, folge ich einfach die einfache. Das ist die Ansicht mancher Gelehrter, dass man bei Meinungsverschieden einfach die einfache folgen darf. Okay? Dann sagt, ich folge einfach die einfachen und das war's. Dann sagen wir, der Unterschied zwischen dir und ihnen ist, dass derjenige, der den Viertelzins erlaubt hat, den Beweis des Verbotes nicht kannte. Du kennst ihn aber. Warum schließt du dann deine Augen und folgst einfach einer Ansicht, die sich als falsch erwiesen hat? Ja, als deutlich falsch erwiesen hat. Das ist keine Sache, wo man, wo es verschiedene Meinungen gibt im Sinne von, beide haben eine starke Grundlage und es geht um die Beweislage, sondern es geht um Feinheiten der Argumentation, sondern es geht darum, der eine hat das erlaubt, weil er erkannte kein Verbot dafür. Warum soll das verbieten? Aber du kennst das Verbot. Das heißt, du kannst dich nicht vergleichen mit dem, der damals das erlaubt oder verboten hat. Ja? Anderes Beispiel. Du wirst lesen, dass manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum es verboten hatten, dass man über seine Socken streichen darf. Ja, über Socken streichen darf. Das heißt, über Ledersocken, Strumpfsocken, alles haben sie nicht erlaubt. Und andere haben es erlaubt, dass man es darf. Diese Meinungsverschiedenheit gibt es. Aber diese Meinungsverschiedenheit hat sich gelöst. Dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt und getan hat, wodurch sich die Meinungsverschiedenheit aufgelöst hat. Ja. Ein berühmtes Beispiel ist auch die Sache mit dem Russel. Zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhuma waren die Sahabe sich darüber uneinig, ob man den Russel vollziehen muss, wenn man Geschlechtsverkehr hatte, aber nicht zur Ejakulation gekommen ist. In diesem Fall, manche haben gesagt, der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Das heißt, den Russel muss man nur vollziehen, wenn man auch ejakuliert hat. Und andere Sahaba haben gesagt, nein, man muss den Russel vollziehen. Und dann hat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu ganz einfach die Mutter der Gläubigen, Aisha radiallahu anha, gefragt. Und sie hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihr verkehrt hat und nicht ejakuliert hat und trotzdem den Russel vollzogen hat. Und dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, sinngemäß, daran halten wir uns. Und dann sagte er, wer dem zuwiderhandelt, nachdem er das gehört hat, den mache ich zu einem warnenden Beispiel. Ja? Also auch hier hat er nicht akzeptiert, dass jemand danach noch sagt, ich halte mich an irgendwelche alten, aufgehobenen Ansichten. Hast du die Meinungsverschiedenheit aufgehoben? Ja. Ey, das Gleiche gilt in diesem Zusammenhang mit der Geschichte mit Al-Fadl-Zins. Wir haben einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert bekommen von Usama ibn Zayd. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La riba illa fin nasi'a. La riba illa fin nasi'a. Und das Problem ist jetzt, bevor ich das übersetze, muss ich erklären, dass je nachdem, wie ich es übersetze, kommt es zu dieser Meinungsverschiedenheit oder kommt es eben nicht zu dieser Meinungsverschiedenheit. Okay? Und eine Form der Übersetzung ist, und das ist diejenige, die zur Meinungsverschiedenheit führt, es gibt keine Zinsen, es sei denn in Bezug auf die Nasi'a-Form. La riba illa fin Nasi'a. Dadurch käme es zu einem Konflikt, weil wir haben ja den Fadl-Zins ebenfalls verboten bekommen, Hadith von Ubadah ibn Samit, Hadith sind sahih in Bukhari und Muslim anderswo, also sind zweifellos. Alles, was wir gesagt haben, basiert auf solche Hadithen. Aywa. Diese Form, die Nasi'a-Form, ist gemäß Ijma' haram, wie wir gesagt haben. Dieser Hadith, wie ich ihn übersetzt habe, schließt die Fadl-Zins-Form aus. Das ist ein Problem. Aber nur weil ich das so übersetzt habe, wie auch manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, es auch verstanden haben, bis zum dritten Jahrhundert. Bis zum dritten Jahrhundert. Die zweite Art, diesen Hadith zu übersetzen, ist, dass man sagt, kein Riba ist schlimmer als der von Nasi'a. Kein Riba ist schlimmer als der Nasi'a-Riba. Dadurch habe ich keine andere Form von Riba ausgeschlossen, nur gesagt, dass eine schlimmer ist als das andere. Okay? Und natürlich, wir wissen, eine Regel lautet, wenn wir einen eindeutigen Hadith haben, nämlich dass Fadl-Zins haram ist, und wir einen mehrdeutigen Hadith haben, den kann man so verstehen, dass Fadl-Zins haram ist, aber auch so verstehen, dass Fadl-Zins erlaubt ist, dann jedes gesunde, gläubige Herz sagt, dann verstehe ich diesen mehrdeutigen Hadith im Lichte des eindeutigen Hadithes und sage, dieser Hadith ist so zu verstehen, dass er dem anderen nicht widerspricht. Weil wir haben ja, diese beiden Aussagen wurden ja getätigt von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es kann nicht sein, dass er einmal das verbietet, einmal das erlaubt. Eine zweite Vorgehensweise ist, selbst wenn wir sagen würden, gemeint ist, dass es nur Zinsen gibt in Form von Nasi'a und nicht in Form von Fadl, dann sagen die Gelehrten, wenn ich einen erlaubenden Hadith habe, denn dieser Hadith erlaubt mir den Fadl-Zins, und einen verbietenden Hadith habe, wie den Hadith von Ubad ibn Samit, der den Fadl-Zins verbietet, dann welcher Hadith hat Vorrang? Immer der verbietende Textbeweis. Der verbietende Textbeweis hat Vorrang. Das lehren uns die Gelehrten in Usul al-Fiqh mit sehr guten Begründungen. Das ist die Sache. Die nächste Sache ist, dass nach dem dritten Jahrhundert die Gelehrten sich darüber einig geworden sind, dass der Fadl-Zins haram ist und verboten ist. Die Problematik, wie gesagt, ist in den Überlieferungen über manche Sahaba, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Zayd ibn Arqam, Usama, Ibn Zayd, Abdullah ibn Zubayr, Muawiyah ibn Sufyan, Al-Bara ibn Azib, sie alle überliefert worden, dass sie den Fadl-Zins erlaubt haben. Ja, dass sie den Fadl-Zins erlaubt haben. Über Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, es ist authentisch überliefert worden. Weil das Problem ist, die Fiqh-Gelehrten, wenn sie Ansichten von Sahaba erwähnen, ist das nicht immer mit Isnad. Und es wird einfach manchmal erzählt, nennt man Hikaya. Ja? Und natürlich ist eine Hikaya nicht so wertvoll wie eine Riwaya Musnada, wie eine überlieferte, wie eine mit Überlieferungskette überlieferte Überlieferung. Über Ibn Abbas ist authentisch überliefert, dass er diese Ansicht vertreten hat. Über Ibn Umar radiallahu anhuma ist ebenfalls überliefert worden, aber es ist auch überliefert worden authentisch, dass er die Ansicht zurückgenommen hat. Und Ibn Mas'ud das Gleiche und Al-Bara ibn Azib das Gleiche. Okay? Das heißt also, wir haben Sahaba, über die es überliefert worden ist, dass sie die Ansicht vertreten haben, aber auch die Ansicht wieder zurückgenommen haben. Okay, und das ist ja wichtig. Ich muss sich der Frage, warum hat die dann sich zurückgenommen? Ja, ganz einfach, weil es gibt verbietende Beweise, die sie vorher nicht gekannt haben. Und der Grund dafür ist ganz einfach, offensichtlich, dass dieser Teil der Gesetzgebung am Anfang der medinensischen Periode galt und später aufgehoben worden ist. Und wenn ein Sahabi eben nur einen Teil der Gesetzgebung mitbekommt und den anderen Teil nicht, dann natürlich führt es dazu, dass er etwas überliefert, was aufgehoben worden ist. Und jeder überliefert das nach seinem besten Gewissen. Bleibt noch Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu ta'ala anhuma. Bei ihm müssen wir davon ausgehen, dass er diese Ansicht zurückgenommen hat. Denn es gab einen Konflikt zu seiner Zeit zwischen ihm und Abu Darda, radiallahu ta'ala anhuma. Muawiyah erlaubte eine dieser Formen, diese Fadelsform. Abu Darda machte ihm klar, dass es haram ist. Und das war's. Mehr wissen wir nicht, aber Abu Darda hat das mit einem Hadith des Propheten bewiesen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam natürlich da er Hujja ist, gehen wir davon aus, dass Muawiyah diese Ansicht auch zurückgenommen hat. Ibn Zubayr und Usama ibn Zayd, über sie wird das nur erzählt, über sie gibt es keinen authentischen Isnad. Also ist das für uns also keine starke Begründung. Und der einzige, der übrig bleibt, ist Abdullah ibn Abbas, über den überliefert worden ist, dass er diese Ansicht vertreten hat. Manche Gelehrte, rahimahullah, sagen, er habe seine Ansicht zurückgenommen, aber das stimmt nicht, sondern er hat seine Ansicht richtigerweise behalten und in einem Konflikt gegen Ende seines Lebens diskutierte er mit Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, und Abu Sa'id sagte sogar zu ihm sinngemäß: fürchte Allah, Ibn Abbas, die Leute verzehren die Zinsen aufgrund deiner Fatwa. Und dann hat er sich dadurch entschuldigt und gesagt: amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa antum a'lamu bih. Was den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angeht, so kennt ihr euch besser über ihn aus. Warum? Weil Abu Sa'id Khudri gehört zu den älteren Sahaba, zu den gelehrteren älteren Sahaba, Ibn Abbas gehört zu den jüngeren. Und diese Ansicht weist darauf hin, dass er seine Ansicht nicht zurückgenommen hat, aber dass er einsieht, dass es andere gibt, die sich in dieser Thematik besser auskennen, und er diese Sache sagt, nur weil er eben es so mitbekommen hat, la riba illa fil nasiya, hat den Hadith so gelernt und deswegen so weitergegeben. Aber für uns gilt natürlich eindeutig aus mehreren Gründen, dass der Hadith von der Hadith über die sechs Riba-Sorten authentischer ist, nicht nur authentischer ist, sondern eindeutig den Fadl-Zins verbietet. Und diese Argumente sind zweifellos stärker. Denn erstens können wir sagen, der Hadith von Usama, la riba illa fi nasi, ist aufgehoben worden. Woher wissen wir, dass er nicht mehr gilt und aufgehoben worden ist? Schauen wir uns dazu eine Überlieferung an. Und zwar Amr ibn Dinar berichtet, dass er Abu Minhal hat sagen hören: Sharik hat in Kufa Dirham für Dirham in ungleicher Menge verkauft. Darf man das? Nein. Da sagte ich: ich denke, dass das nicht in Ordnung ist. Er sagte: ich habe das auf dem Markt auch so verkauft und niemand hat es mir übel genommen. Dann ging ich zu Al-Bara ibn Azib und fragte ihn darüber. Er sagte: als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, war das unser Handel. Okay? War das unser Handel? Also eindeutig war das am Anfang der medinensischen Periode, haben sie so gehandelt. Da sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam: solange der Taqabud sofort stattfindet, ist es in Ordnung. Das widerspricht doch dem, was wir gelernt haben. Weil Tamathul muss auch sein. Ja? Tamathul bei Dirham gegen Dirham muss sein. Aber er sagt hier, solange der Taqabud sofort stattfindet, ist es in Ordnung. Wenn hinausgeschoben wird, so steckt darin nichts Gutes. Also Nasia ist nicht in Ordnung. Hat er jetzt in diesem Fall den Fadl-Zins legalisiert? Hat er. Am Anfang der medinensischen Höhe. Dann sagt er: geh aber zu Zayd ibn Arqam. Ja, Al-Bara ibn Azib sagt das, radiallahu anhu. Er sagt: geh zu Zayd ibn Arqam, anderer Sahabi. Denn er hatte mehr mit dem Handel zu tun als ich. Guck mal, subhanallah, die Sahabe sich auf gegenseitig verweisen. Daraufhin bin ich zu ihm gegangen und erzählte ihm dies. Da sagt er, Al-Bara' hat recht. Radiallahu ta'ala anhu. Al-Humaydi, der Überlieferer, sagte, dies ist aufgehoben und man handelt nicht danach. Okay, das ist der eindeutige Textbeweis dafür, dass diese Sache aufgehoben worden ist. Und wie man sich an eine aufgehobene Sache hält, das ist natürlich falsch. Zweitens, wir versuchen die beiden Hadithe miteinander zu vereinen. Und das haben wir ja schon gesagt, der Hadith La Riba illa fi Nasi'a, den kann man so verstehen, dass man sagt, es gibt keinen schlimmeren Zins als in Bezug auf Hinausschiebung, als in Bezug auf Nasi'a. Dann drittes Argument ist, dass wir sagen, wir schauen, welcher Hadith überlegener ist. Und wir haben immer zwei Sachen bei Hadithen. Wir haben den Matn und einmal den Isnad. Und hinsichtlich des Isnad können wir sagen, diejenigen Überlieferungen, die vom Verbot des Fadl Riba sprechen, ja, das ist, haben wir gesagt, Ubadah ibn Samit, dieser berühmte Hadith, Abu Musa al-Ash'ari, Umar al-Khattab und so weiter, das sind die älteren Sahaba. Das sind die älteren Sahaba, die gelehrteren Sahaba, die sich besser auskannten. Und eine Regel lautet, wenn die Überlieferung der Älteren denen der Jüngeren widersprechen, gehen die der Älteren vor. Und daraus ergibt sich eben genau diese Sache, die Ibn Abbas zu Abu Sa'id sagte, was den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angeht, so kennt ihr euch besser über ihn aus. Noch ein Argument, ein viertes Argument. Ibn Abbas, radiallahu anhu, der diese Ansicht vertritt. Wir haben gesagt, wir haben vorhin Osama erwähnt, aber Osama hat den Hadith überliefert. Und das bedeutet nicht automatisch, dass er auch die Ansicht vertreten hat. Ich muss nicht alles vertreten, nur weil ich etwas überliefere. Okay? Und deswegen ist eine Erzählung, es wird gesagt, dass er, aber wir haben keinen Beweis dafür. Aber Ibn Abbas, radiallahu anhu, argumentiert mit dem Hadith von Osama. Richtig? Und hier sagen wir, eine Regel lautet, dass direkte Überlieferungen vor indirekten Überlieferungen gehen. Direkte Überlieferungen gehen vor indirekten Überlieferungen. Das heißt also, wenn ein Sahabi etwas über den Propheten sagt, direkt überliefert, die Zinsen verbietet und deswegen die Ansicht vertritt, hat diese Ansicht Vorrang gegenüber einem Sahabi, der indirekt überliefert, wie Ibn Abbas, diesmal über Ibn Osama, ja, und das dann verbietet. Warum? Weil das Problem ist, liebe Geschwister, Antworten des Propheten sallallahu alaihi wasallam können manchmal kontextbedingt sein. Manchmal sagt er eine Antwort, aber wenn du den Zusammenhang nicht verstanden hast, dann ist hier eine Fehlerquelle da, eine Wahrscheinlichkeit, dass du den Hadith falsch verstanden hast. Was das bedeutet, ist eigentlich ganz einfach. Es könnte sein, dass der Prophet a.s.w. in einem bestimmten Fall gefragt worden ist und dann er gesagt hat, La riba illa fin nasi'a. Und aufgrund des Kontextes, man versteht, es geht darum, dass er betonen will, wie schlimm der Nasi'a-Zins ist. Okay? Und ein Beispiel kann man sich selbst ausdenken, das ist nicht das Problem. Aber entscheidend ist, wenn ich den Kontext nicht kenne, ist ein Problem. Das haben wir manchmal bei manchen Überlieferungen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, die eine Ansicht ist richtiger als die andere. Warum? Weil die eine hat die Umstände berücksichtigt und die andere hat einfach nur die Aussage genommen, zusammenhangslos. Ja, und das führt natürlich zu schwachen Ansichten teilweise. Dann ein weiteres, das war hinsichtlich des Isnad. Hinsichtlich des Matn können wir sagen, der Hadith La Riba illa fi Nasi'a, kein Zins außer bei Nasi'a, erwähnt er den Fadl-Zins überhaupt? Erwähnt ihn nicht. Ja. Und deswegen, woher weißt du, dass das hier mit der Fadl-Zins erlaubt wird? Er sagt, das verstehe ich aus der Überlieferung. Das nennt man Mafhum. Okay? Mafhum, das hast du gerade verstanden. Aber das Problem ist, das muss nicht immer richtig sein. Dein Verständnis muss nicht immer richtig sein. Das, was du schlussfolgerst aus einem Hadith, ist das, was du aus ihm verstehst. Das ist nicht das, was da steht, das ist das, was du verstanden hast. Und das, was du verstehst aus einem Hadith, den Mafhum, der unterliegt dem, was ein Hadith wortwörtlich sagt. Wir haben den Hadith in Ubadah, der wortwörtlich sagt, Fadl, also, wo es eindeutig heißt, dass Fadl-Zinsen verboten sind. Das kann man wortwörtlich verstehen. Ja. Also steht eindeutig da, Gold gegen Gold ist verboten, es sei denn, mithlan bi mithl, sagt er, außer wenn die Mengenheit Gleichheit gegeben. Also es ist eindeutig, steht es da drin. Also aus den Worten entnehme ich das direkt. Aber der andere Hadith, ich entnehme das aus dem Verständnis, aus der umgekehrten Schlussfolgerung, al-Mafhum, und eine Regel lautet, Mantuq geht vor Mafhum. طيب, das reicht für uns heute, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Über Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Geduld in diesem Zusammenhang. Wir machen jetzt inshallah ein paar Minuten Pause und dann machen wir noch ein paar Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.